Wie riesenhafte Silhouetten schimmern die Leiber der KDF-Schiffe durch den Hafendunst zu uns herüber. Die Monte Olivia, die Oceana, die Stuttgart, die St. Louis, die Sierra Cordoba und der Deutsche. Heute Mittag beginnt für Tausende dort drüben eine herrliche Seereise nach Norwegen. Und wie oft haben wir das hier in Hamburg erlebt, dass glückliche, begeisterte Volksgenossen, denen das Meer draußen zum Erlebnis geworden war, zurückkehrten. Menschen, die... Vom Flaggschiff zum Eisernen Sarg. Die Geschichte der Wilhelm Gustloff. Von Detlef Michaelis. Immer wieder braust der Jubel empor an dem schlanken Leib des neuen Schiffes. Der Führer zeigt sich. Hoch recken sich die Arme der Tausende, die hier auf dem Werftgelände stehen heute früh. 5. Mai 1937. Und nun spricht Reichsorganisationsleiter Dr. Ley. Damit Deutschland lebe, damit Deutschland ewig sei, das ist es. Deshalb taufen wir dieses Schiff auf den Namen eines unserer Helden, Gustloff. Ein Mann, der gefallen ist für Deutschland. Im Januar 1936 erteilte die Deutsche Arbeitsfront, die nationalsozialistische Nachfolgeorganisation des zerschlagenen Gewerkschaftsbundes, Hamburger Werften den Auftrag zum Bau von 2 KDF-Schiffen mit jeweils 25.000 Bruttoregistertonnen. Finanziert werden die Neubauten aus dem beschlagnahmten Gewerkschaftsvermögen. Die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude ist Teil der Deutschen Arbeitsfront. Ihre proklamierten Ziele: preiswerte Reisen, Leistungssteigerung durch Urlaub und Entspannung, Hebung der Volksgesundheit, Aufwertung des deutschen Arbeiters, Förderung der Volksgemeinschaft aller Deutschen. Und wir bringen unseren Dank aus in dem einzigen Ruf: Adolf Hitler, unser Führer, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Die Witwe Wilhelm Gustloffs wird nun den Taufakt vollziehen. Wilhelm Gustloff, 1895 in Schwerin geboren, Parteimitglied seit 1929, einer der aktivsten und aggressivsten Nazi-Propagandisten im Ausland, Landesgruppenleiter der NSDAP in der Schweiz. Am 2. Februar 1936 wurde er von dem jüdischen Medizinstudenten David Frankfurter in Davos erschossen. Frankfurter erklärte seine Tat als Kampfansage und Aufruf zum Widerstand gegen den braunen Terror. Die Nationalsozialisten stilisierten Gustloff zum Märtyrer, zum Blutzeugen der Bewegung. Ich taufe dich auf den Namen Wilhelm Gustloff. Und nun zerschellt die Sektflasche am weißen Bug des jüngsten deutschen KDF-Schiffes Wilhelm Gustloff. Beginnt die Arbeit der Ingenieure. Nun ist der große Augenblick gekommen, wo dieses erste große Schiff, das deutsche Arbeiter für deutsche Arbeiter gebaut haben, seinem Element übergeben werden soll. Dem Urlauber Schiff Wilhelm Gustloff Glückachse! 9 Monate nach dem Stapellauf kann dieses modernste Urlauberschiff seiner Zeit, dessen 9.500 PS starke Dieselmotoren ihm eine Geschwindigkeit von 15,5 Knoten ermöglichen, voll ausgerüstet zum ersten Mal in See stechen. Die Eleganz der Linienführung, die luxuriöse Ausstattung, die großzügig geschnittenen Tanzsäle und Gesellschaftsräume, das verglaste Promenadendeck und die weitläufigen Freiluftdecks begeistern die internationale Presse ebenso wie die Passagiere, die in klassenlosen, mit fließend heißem und kaltem Wasser ausgestatteten 2- und 4-Bettkabinen wohnen. Ein Komfort, den die wenigsten der jeweils 1.500 Urlauber von zu Hause her kennen. Wilhelm Gustloff war ja immerhin ein relativ bekanntes Schiff, wesentlich bekannter als alle anderen Schiffe, weil es eben Massen von Menschen befördert hatte vor dem Krieg. Immerhin 70.000, die also bis Kriegsbeginn auf der Gustloff Urlaubsreisen auch nach Norwegen gemacht hatten. Die Gustloff fuhr ja nach Norwegen 5 Tage, dann Kurzreisen, 5-Tage-Reisen und 7-Tage-Reisen rund um Italien und dann 14 Tage nach Madeira. Das war also die schönste Reise, die die Gustloff machte. Der 1926 in Schlesien geborene Heinz Schön teilt als Junge die Liebe zur Seefahrt, zu Ferne und Abenteuer mit einem Mann, dessen Weg sich kurz vor Kriegsende mit dem Seinen auf bedrohliche Weise kreuzen soll. Einem Mann, der Schöns weiteres Leben beeinflussen wird und der gegen Ende der 30er Jahre bereits ein gestandener Seeoffizier war. Alexander Marinescu, 1913 in der Hafenstadt Odessa geboren, Kind einer ukrainischen Mutter und eines rumänischen Vaters, aufgewachsen im bunten Völker- und Sprachgewirr der Hafenstadt am Schwarzen Meer. Ein Junge, der sich früh durchzuschlagen verstand. Später ein Draufgänger, an Bord nüchtern, an Land aber ein Liebhaber der Schnäpse und der Hafenhuren, wie Günter Grass in seiner Novelle »Im Krebsgang« erzählt. Etwa um diese Zeit, als David Frankfurter schon im Kura-Sennhof-Gefängnis einsaß und in Hamburg die Sektflasche in Scherben ging, befand sich Alexander Marinescu entweder in Leningrad oder Kronstadt auf Kommandeurkurs. Schon im Sommer wurde er Kommandant eines U-Bootes. M96 gehörte zu einer älteren Bootsklasse, war für Fahrten und Kampfeinsätze in Küstengewässern geeignet. Ich nehme an, dass er in Küstennähe immer wieder den Überwasserangriff und danach das schnelle Abtauchen geübt hat. Am 12. März 1938 besetzen deutsche Truppen Österreich. Für den 10. April ordnet Adolf Hitler eine Volksabstimmung an, um die Annexion nachträglich zu legitimieren. Die Wilhelm Gustloff läuft an diesem Tag zu einer 2-tägigen Nordseefahrt aus. An Bord 1000 österreichische Staatsbürger, 400 deutsche Frauen und zahlreiche englische Pressevertreter. So verlassen wir den Hamburger Hafen und gehen mit unserem Wilhelm Gustloff Elbe abwärts. Im Laufe dieser 2 Tage werden wir versuchen, einzufangen von der Stimmung, die hier an Bord ist. Auf See sollen die Deutschen und Österreicher über Hitlers Politik abstimmen. Das eindeutige Ergebnis, nur 10 der Reisenden votieren gegen den Führer und die an Bord erlebte Gastfreundschaft schlagen sich nieder in den überschwänglichen Berichten der englischen Journalisten. Die eigentliche Jungfernreise, eine 14-tägige Kreuzfahrt nach Lissabon und Madeira, beginnt an Hitlers Geburtstag am 20. April 1938. Wenn man hier in den Hafen von Bunschal hineinfährt, in dieser herrlichen Insel, dann hat man sie noch lange nicht kennengelernt. Und nun stehe ich hier auf dem Sonnendeck im Kreise meiner Kameraden. Und ich muss sagen, jetzt am Abend, nachdem die Sonne hier über dem Atlantischen Ozean untergeht, können wir noch einmal Rückschau halten über all das, was wir heute gesehen haben an dem heutigen Tag. Man kann es nicht in Worte fassen. Man kann es nicht in Bildern festhalten. Die Reiseziele der Kraft-durch-Freude-Schiffe bleiben in den Jahren zwischen 1934 und 1939 fast immer dieselben. Im Sommer geht es hinauf in die norwegischen Fjorde und im Winter hinunter ins Mittelmeer. Bis zur Indienststellung der Robert Ley im März 1939 bleibt die Wilhelm Gustloff mit ihren 25.484 Bruttoregistertonnen das Flaggschiff der mittlerweile 6 Einheiten zählenden KDF-Flotte. Wer immer auf dem fast 210 Meter langen und 24 Meter breiten Kreuzfahrtschiff seinen Urlaub verbringen darf, gerät ins Schwärmen. Als uns unser Betriebsführer mitteilte, dass wir an der Fahrt um Italien teilnehmen sollten, da muss ich schon sagen, da war uns doch sehr sonderbar zumute. Da sind die Spucke weggeblieben, wie der Berliner sagt. Ja, ganz recht. Erst jetzt, wo wir auf dem Meer schwimmen, da wissen wir dieses zu schätzen und sind glücklich, dass gerade wir diejenigen sind, die da mitfahren durften. Na, ich war natürlich erstaunt über das große Schiff. Erstmal über das große Schiff, das war der erste Eindruck, den Sie hatten. Jawohl. Und dann natürlich, wo ich hinkam, da habe ich gedacht, das ist Groß-Berlin. Wieso? Ja, die ganz großen Einrichtungen, nicht wahr? Ja. Tanzfläche, Musikhalle. Mit Schwimmbädern, mit den Rauchsälen. Aber für mich war doch eines der größten Erlebnisse mit, als ich den Vesuv erkletterte und dort diese kochende Lava sah und diesen kochenden Sand, weiter am Stromboli vorbei, diese glühende Lava, die sich vom Berg ergoss. Das war doch etwas Gewaltiges, was ich sicher niemals vergessen kann. Jawohl, deutscher Mensch, wir leben in einer großen, in einer gewaltigen Zeit. Und das wollen wir dem Führer danken, der uns das alles gegeben hat. Die Idee stammt von ihm. Er hat den Nationalsozialismus geschaffen. Der Glaube, er kommt von ihm. Robert Ley, 1890 geboren, Chemiker, ab 1925 Gauleiter, seit 1932 Reichsorganisationsleiter, vollzog am 2. Mai 1933 die Zerschlagung der Gewerkschaften, Gründer der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude, KDF. Und die Erfüllung, die stammt von ihm. Er ist der Schöpfer und er ist der Vollbringer. Deshalb gebührt ihm allein der Dank, Adolf Hitler, die Heil, die Heil, die Heil. Die Gustloff ist als Passagierschiff gebaut. Die ist nie als Truppentransporter gebaut worden oder unter dem Gesichtspunkt, Truppen zu befördern. Aber es ist natürlich so, dass im Kriegsfalle immer, das haben die Amerikaner auch gemacht, ihre großen Passagierschiffe eingesetzt haben als Truppentransporter. Langsam ist nun auf das Flaggschiff herangekommen, Wilhelm Gustloff mit der deutschen Legion an Bord. Die Gustloff hat natürlich vor dem Krieg einmal eine Generalprobe als Truppentransporter gemacht, im Mai 1939. Wurde die Gustloff eingesetzt, um mit anderen KDF-Schiffen die Legion Condor aus Vigo in Spanien zurückzuholen nach Hamburg. Und vor uns gleitet langsam der Wilhelm Gustloff hier an die Überseebrücke heran. Das Schiff in seiner ganzen kraftvollen Länge und wir warten nun auf den Augenblick, wo die ersten Spanienkämpfer an dieser Stelle deutschen Boden betreten werden. Während die Gustloff zum ersten Mal als Truppentransporter diente, setzte Alexander Marinescu unverdrossen seine Übungsfahrten in Küstengewässern fort. Im Marinearchiv der baltischen Rotbahnerflotte hat sich über das Unterseeboot M96 eine Akte gefunden, der zu entnehmen ist, dass es dem Kommandanten gelungen war, derart seine Mannschaft auf den fingierten Überwasserangriff zu drillen, dass sie schließlich das Abtauchen in der Rekordzeit von 19,5 Sekunden schaffte. Der Durchschnittswert anderer Boote lag bei 28 Sekunden. Am 25. August ergeht der Geheimbefehl an die deutschen Schiffe, sofort deutsche oder neutrale Häfen anzulaufen. 3 Tage zuvor ist die Wilhelm Gustloff nach Norwegen zu ihrer 50. KDF-Fahrt gestartet. Kapitän Heinrich Bertram bricht die Reise sofort ab. Am 26. August gegen 16 Uhr macht das Schiff in Hamburg fest. Am folgenden Tag gehen die Urlauber von Bord. 5 Tage später, am 1. September, überfallen deutsche Truppen Polen, beschießen deutsche Kriegsschiffe die Westerplatte in der Danziger Bucht. Die Bucht, in der die Wilhelm Gustloff später liegen wird. Und der Krieg fing an, als ich auf der Nürnberg war. Und die Nürnberg, die fuhr von Wilhelmshaven los und legte Minen in der Themse oder Umgebung und so und wieder zurück. Robert Hering, 1918 in Berlin geboren, hatte sich 1936 freiwillig zur Marine gemeldet, um Seeoffizier zu werden. Im Herbst 1944 wird er als jüngster Kommandant das Torpedoboot 36 führen. Da muss man unterscheiden zwischen Kameraden, die begeisterte Hitlerleute waren und welche, die macht da nicht so große Qualm drum. Ne? Also ich gehörte zum Beispiel zu denen, die keinen großen Qualm drum machten. Und wenn der Staat meint, muss Krieg gemacht werden, du kannst doch nichts erinnern. Ne? Die Wilhelm Gustloff wird innerhalb von 14 Tagen zum Lazarettschiff umgebaut. Erhält Laboreinrichtungen, Röntgengeräte, einen Operationsraum und wird bis April 1940 als schwimmendes Standortlazarett genutzt. Und die ersten Verwundeten, die Gustloff an Bord nahmen, waren Polen. Verwundete polnische Soldaten, die nach Schleswig-Holstein gebracht wurden. Das Kuriose war, dass in Schleswig-Holstein in Rendsburg eine Kapelle der Kriegsmarine aufmarschiert war und wollte da also zur Begrüßung spielen. Und als man dann hörte, da sind polnische Verwundete drauf, packte man die Instrumente wieder ein und zog ab. Während des Norwegenfeldzugs Anfang Juli 1940 bringt die Wilhelm Gustloff Verwundete von Oslo nach Kiel und Swinemünde, liegt in den folgenden Monaten in Stettin, um am 20. November 1940, nun in grauem Tarnanstrich, nordwestlich von Danzig in Gotenhafen-Oxhöft, dem polnischen Gdynia, festzumachen. Überlegen Sie mal, wie alt war ich? 18, 19. Walter Schön, Kinderwunsch, Matrose werden. Gelernter Kesselschmied aus Oberschlesien. Er ging im Mai 1940 freiwillig zur Kriegsmarine, wurde Dieselheizer auf einem U-Boot. Die 4- bis 6-wöchigen Fahrten führten in den Nordatlantik und ins Eismeer. Gucken sich die Jungs jetzt an mit 18, 19, die gehen noch zur Schule. Die haben gerade einen Vollschulabschluss jetzt. Und da haben wir schon das zum Lachen. Wir haben für unsere Frauen und unsere Kinder gekämpft. Ich war 17 Jahre. Ne? Ich wusste nicht mal, wie eine Frau aussieht. Willi Schumacher, 1922 in Küstrin geboren, lernte Former und Eisengießer. Meldete sich Ende der 30er Jahre freiwillig zur Marine. Kreuzte mit der Gneisenau auf dem Atlantik, Frachtschiffe im Visier. Kaperkrieg nennt es der ehemalige Obergefreite. Ja, wir haben ganz schön auch versenkt, ja. Wir haben auch Gefangene gemacht. Einmal hatten wir Fest gehabt, da gab's nichts mehr hier. Hallo, hallo, sondern da gleich drauf, gleich geschossen. Und dann auch versenkt, war. Sicher, man hat sich gefreut, aber es war kein Siegesgefühl. Man dachte bloß, arme Schweine. Ja, und dann eines Tages waren wir dran, nicht? Ein Bombentreffer auf den Kahn, der macht den Arsch hoch, weg war er. Man hört ja, wenn die oben anfahren oder wenn da einer kommt, das hört man ja. Wenn die Propeller da gehen, jupp, jupp, jupp, jupp. Da denkt man schon mal kurz nach, ja, aber man drängt das weg. Sonst ist das gar nicht zu ertragen, glaube ich. Die Ostsee bleibt in den ersten Jahren vom Krieg fast verschont. Erst mit dem Fall von Stalingrad im Februar 1943 und dem Vormarsch der Sowjetarmee verändert sich die militärische Situation. Bei einem Angriff amerikanischer Bomberverbände auf Gotenhafen wird die Wilhelm Gustloff beschädigt. Sie erweist sich zwar weiterhin als seetauglich, doch der Riss in der Außenwand wird nur notdürftig behoben. Heinz Schön, der wegen seiner Kurzsichtigkeit nicht Seeoffizier werden konnte, hatte nach der Ausbildung bei der Hamburg Süd als Zahlmeisterassistent ein erstes Bordkommando bekommen und sich auf die Gustloff gefreut, das schon legendäre Luxusschiff der KdF-Flotte. Ich war natürlich etwas enttäuscht, wie ich dann also 1944 im Februar auf die Gustloff kam, die in Gotenhafen lag, dem jetzigen Gdynia. Das Schiff lag an der Pier, war schwimmende Kaserne, Wohnschiff für die 2. Unterseebootslehrdivision. Wir hatten etwa 1000 U-Boot-Leute an Bord, die ausgebildet wurden für die U-Boot-Waffe. Die Kurse dauern 3 Monate. Betreut werden die U-Boot-Männer von einer 175-köpfigen Zivilbesatzung, darunter 50 Kroaten als Hilfskräfte. Die U-Boot-Waffe brauchte ja Nachschub, weil dieser Truppenteil der Kriegsmarine die meisten Verluste hatte. Und man hatte auch ein neues U-Boot entwickelt, das man nicht mehr orten konnte, Typ 21. Und für diesen U-Boot-Typ wurden die Leute bei uns auf dem Schiff ausgebildet. Und der Kommandant des 250-Tonnen-Bootes M96, Alexander Marinescu, bekam als Kapitän dritten Grades ein neues Boot unterstellt. Das neue Boot, S13, von dem Marinescu so lange, ob nüchtern oder volltrunken, geträumt hatte, gehörte zur Stalinetz-Klasse. Wann immer S13 seinen Stützpunkt Smolny im finnischen Hafen Turku verließ, hatte es 10 Torpedos an Bord. Die 20-jährige Thüringerin Liselotte Wagner hatte nach der Volksschule die Hauswirtschaftsschule besucht. Sie wurde vor die Wahl gestellt, entweder in die Rüstungsindustrie zu gehen oder Luftwaffen- bzw. Marinehelferin zu werden. Sie entschied sich für die Marine. Also zumindest war es das kleinere Übel. Lieber da ein bisschen weg von zu Hause, was sehen von der Welt, als in einen Rüstungsbetrieb gehen. Und ich habe nichts gegen Waffen-SS gehabt. Wenn ich nicht zur Marine gewollt hätte, wäre ich zur Waffen-SS. Wilhelm Strölein war 16 Jahre alt. Ein begeisterter Soldat, der während der Ausbildung für sein soldatisches Benehmen und seine Fachkenntnisse als Funker gelobt wurde. Neben der Gustloff waren 3 Baracken aufgebaut. Und da waren wir drin. Wir sind lediglich zum Mittagessen auf die Gustloff. Hitler hatte ja dann also 1944 im September zum Volkssturm aufgerufen. Das heißt, alle Männer, die zwischen dem 16. und 60. Lebensjahr sich befanden und nicht bei der Wehrmacht eingezogen waren, wurden also zum Volkssturm eingezogen. Und dann mussten wir den sogenannten Ostwall mit schaufeln, also wir Marinesoldaten auf Lastwagen und dann raus in die Perida oder Tundra bei klärender Kälte, sollte die Russen aufhalten. Im Anschluss an einen Martenlehrgang kam Walter Schön nach Gotenhafen. Eigentlich sollte er auf den neuen U-Booten ausgebildet werden. Die tiefen Gräben, ich weiß nicht, wie tief die waren, die sollten Panzer aufhalten, die sollten reinfallen, aber sich nicht wieder von selbst hocharbeiten können. 5 Minuten hat das Ding gehalten, haben die Russen einen Panzer reingefahren, den zweiten drüber und der dritte konnte so drüber rauschen. Also da gab es kein Stoppen. Bis Ende Dezember hatte S-13 im Dock des Smolny-Stützpunktes der baltischen Rotbannerflotte gelegen. Als das Boot überholt, aufgetankt, verproviantiert und mit Torpedos versorgt war, hätte es auslaufen und auf Feindfahrt gehen sollen. Doch fehlte der Kommandant. Alkohol und Frauen hinderten Alexander Marinescu, seinen Landgang abzubrechen und rechtzeitig vor Beginn der großen Offensive, die das Baltikum und Ostpreußen aufrollen sollte, an Bord seines Bootes zu sein. Erst am 3. Januar meldete sich Marinescu ausgenüchtert in Turku zurück. Sogleich wurde er vom NKWD ins Verhör genommen und unter Spionageverdacht gestellt. Schließlich gelang es seinem Vorgesetzten, dem Kapitän 1. Klasse Oriel, mit dringlichem Hinweis auf des Genossen Stalin jüngsten Einsatzbefehl, die Einberufung eines Kriegsgerichtes zu verschieben. Es war ja eindeutig, dass der Russe im Winter oder spätestens im Frühjahr zur großen Offensive gegen Ostpreußen antritt. Das zeigte sich schon kurz vor dem Jahresende 1944-45, als die ersten Züge mit Flüchtlingen ankamen in Gotenhafen und sämtliche Restaurants und Kinos und Turnhallen und alles, was es gab, freigemacht wurde für die Aufnahme von Zehntausenden von Flüchtlingen, die aus dem Grenzgebiet, auch aus dem Memeler Raum, nach Gotenhafen kamen. Vor allen Dingen wurden ja zuerst damals die Frauen mit 3 und mehr Kindern evakuiert. Das war eine offizielle Evakuierungsaktion. Unter ihnen Nora Schwarz, 1912 in Memel geboren, seit 1935 verheiratet. Ihr Mann arbeitete als Dorfschullehrer und Organist in Schwarzort auf der Kurischen Nehrung, bis er zur Flak abkommandiert wurde. Und dann kam von Memel ein Schiff, ich glaube die Trude war das, eine Schwester von mir, die wohnte in Danzig, da hatte ich die Möglichkeit, da hinzukommen. Und daher bin ich mit meinen 3 Kindern auf das Schiff gegangen. Wir haben natürlich, was wir konnten, mitgenommen. Wir haben dann nochmal 44 Silvester gefeiert, auch in Gotenhafen gingen also viele Raketen hoch. Die Leute wussten gar nicht, wie ernst die Situation war. Der Anfang Januar 1945 beginnenden Großoffensive haben die deutschen Truppen nichts mehr entgegenzusetzen. Sie werden vor der Sowjetarmee hergetrieben. Innerhalb von 2 Wochen haben die russischen Verbände bereits weite Teile Ostpreußens besetzt. Die Flucht beginnt. Mit Handkarren und halb erfroren, oder die lagen schon erfroren am Pier darum. Das wimmelte denn alles nur. Und da war Nervosität drin. Der Russe kommt, der Russe kommt. Ne? Puh. Dönitz hat dann befohlen, am 20. Januar 1945 die Verlegung der 1. U-Boot-Lehrdivision von Pillau nach dem Westen und die 2. von Gotenhafen nach Westen. In diesem Befehl stand dann, dass die nicht für den Transport von Soldaten benötigte Schiffskapazität, also den vorhandenen Schiffsraum, für den Transport der nicht kampffähigen Bevölkerung zu nutzen. Nicht kampffähig waren Frauen und Kinder. Und dann waren wir eine der ersten, die wir auf das Schiff kamen. Beim Betreten der Gustloff erhielt jeder von uns eine Schwimmweste, aber nach 2 Tagen wurde die uns wieder abgenommen, weil die Rettungsmöglichkeiten auf dem Schiff zu wenig waren. Es sind zu viele Flüchtlinge gekommen. Und die ganzen Festsäle, die Gustloff hatten, waren ja in Massenquartiere umfunktioniert worden. Wie also der Befehl damals kam, Flüchtlinge aufzunehmen, wurden ja innerhalb von 48 Stunden sämtliches Mobiliar abtransportiert. Und da wurden ja Feldbetten hingelegt und Matratzen. Und in den großen Sälen waren ja 400-500 Leute, Männlein und Weiblein, Kinder, alles durcheinander. Das war ein ganz schlimmes Gedränge. Es sind ja die Treppen schmal auf so einem Schiff. Da war nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts zu kommen. Wir hatten überall Pfeiler aus Pappe, Hinweisschilder gemacht zum Promenadendeck, zu den Rettungsbooten, zum Musiksaal, zum Trachtensaal, zum Festsaal, zum Theatersaal und so weiter, dass man sich überhaupt auf dem Schiff zurechtfinden konnte, das ja immerhin 10 Decks hatte. Gänge waren voll und das Geschrei von Kindern. Es stank dort jedenfalls fürchterlich. Und in den letzten Tagen, da ist niemand mehr registriert worden. Da sind die Menschen, also auf das Schiff geströmt, die haben sich an nichts mehr gekehrt. Na, dann geht das Drama los. Als Alexander Marinescu am frühen Morgen des 30. Januar durch Funkspruch erfuhr, dass die Rote Armee den Hafen der Stadt Memel erobert hatte, gab er, ohne seine Kommandozentrale zu benachrichtigen, den neuen Kurs an, indem die Gustloff am Ochshöfter Quai noch letzte Flüchtlingsschübe aufnahm, lief S-13 mit 47 Mann und 10 Torpedos an Bord in Richtung Pommersche Küste. Wir haben ja dann noch 2 Flakgeschütze bekommen zur Luftabwehr. was wieder den Status des Schiffes veränderte, weil wir dann ein bewaffnetes Schiff waren. Und wir hatten ja auch keinen Roten Kreuzanstieg. Wir waren also ein Transportschiff für Soldaten und Zivilisten, das aber keinen nationalen oder internationalen Schutz hatte. Wir wussten auch gar nicht, wo es hinging. War uns letztlich auch egal. Wir haben nur gedacht, hoffentlich Richtung Westen und oben aus dieser Gefahrenzone raus. Als das Schiff ablegt, befinden sich über 10.000 Menschen an Bord. Ungefähr die Hälfte davon Kinder. Es gibt zu wenige Schwimmwesten. Die Motorrettungsboote hat die Marine als Nebelboote in Gotenhafen eingesetzt. Stattdessen sind Marinekutter und Rettungsflöße auf das Sonnendeck gehievt worden. Und wie wir um 12.15 Uhr am 30. Januar ausgelaufen waren, hatten uns Schlepper also in die Fahrrinne gezogen. Und wir waren also kaum in der Fahrrinne, die Motoren liefen an, sodass also das Schiff allein fahren konnte, kam plötzlich ein kleines Schiff aus Pillau. Und die waren die ganze Nacht über gefahren, das ganze Oberdeck war voll mit Flüchtlingen. Einige davon, die fielen um, wie sie runtergehen sollten, weil sie im Stehen erfroren waren. Und das war ja also bitterkalt in der Nacht bei 20 Grad. Und diese Leute schrien dann plötzlich, nehmt uns noch mit. Und dann kamen diese Leute, man schätzte also zwischen 500 und 800, die kamen noch an Bord. Das nach dem Luftangriff von 1943 nur notdürftig reparierte Schiff, der Seegang und die Sorge um die Passagiere, zwingen Kapitän Petersen, nicht mehr als 9 Knoten Fahrt zu machen. Dann kam also das Kuriose, dass gegen 19 Uhr plötzlich ein Funker auf der Kommandobrücke erschien und erklärte, eben ein Funkspruch angekommen, Minensuchverband in offener Formation auf Gegenkurs. Ja, und da sagt der Kapitän, wenn die uns entgegenkommen, nehmen wir die oder die uns auf die Hörner. Das heißt, wir stoßen zusammen. Also muss ich Positionslichter setzen, damit die uns erkennen. Es soll der erste Offizier des sowjetischen U-Bootes S-13 gewesen sein, der ferne Positionslichter sichtete. Wer auch immer Meldung erstattet hat, Marinesco war sofort auf dem Turm des über Wasserfahrt machenden Bootes. Unter bei euch am Sonnendeck? Das war vielleicht 7 abends. Und da denke ich, nur sind die blöd, die fahren da mit Positionslichter. Ich kann nur mutmaßen, was den Kapitän von S-13 bewogen hat, bei beschleunigter Überwasserfahrt das Schiff und dessen Begleiter in riskante Manöver achtend zu umlaufen, um dann von der Küstenseite aus mit weniger als 30 Meter Tiefe unter dem Boot eine Angriffsposition zu suchen. Um 8 Uhr abends wollte ich noch mal frische Luft schöpfen und man konnte ja nur über Menschen und viele schliefen auch vor Erschöpfung, nicht? Und über Gepäck nach oben kommen. Nach annähernd 2 Stunden Überwasserfahrt war das Umgehungsmanöver beendet. S-13 lief jetzt auf Parallelkurs zum feindlichen Objekt, das zur Verwunderung der Turmbesatzung mit gesetzten Positionslichtern keinen Zickzackkurs fuhr. Da das Schneetreiben gänzlich aufgehört hatte, bestand Gefahr, dass die Wolkendecke aufriss und nicht nur der Riesentransporter und dessen Begleitschiff, sondern auch das U-Boot im Mondlicht liegen würden. Wie ich also dann auf das Oberdeck kam, da stellte ich dann fest, das war total vereist. Und was mich erschreckt hat allerdings, war die Feststellung, dass die Rettungsboote eben nicht ausgeschwungen waren, sondern die hingen also noch in den Davits. Das heißt, wenn was passierte, mussten sie erst vom Eis befreit werden und dann nach draußen geschwungen werden. So näherte sich S-13 ungehindert der Backbordseite des Ziels. Auf Anweisung des Kommandanten wurden die 4 Bugtorpedos in ihren Abschussrohren auf 3 Meter Tiefe eingestellt. Die geschätzte Entfernung zum feindlichen Objekt betrug 600 Meter. Im Periskop lag der Bug des Schiffes im Fadenkreuz. Und am 30. Januar lag ich in meiner Hängematte und hörte eine Ansprache unseres Führers Adolf Hitler. Denn mehr kann ein Volk nicht tun, als dass jeder, der kämpfen kann, kämpft. Und jeder, der arbeiten kann, arbeitet. Und alle gemeinsam opfern, nur von dem einen Gedanken erfüllt, die Freiheit, die nationale Ehre und damit die Zukunft des Lebens sicherzustellen. Genau 9.16 Uhr traf der erste Torpedo, das Vorschiff. Sonst haben wir die anderen beschossen, jetzt kriegt man selbst einen auf die Rübe. Das klirrt aber ganz schön. Dachten wir auch, als der erste vorne einschlug, Mine, nee. Der zweite, verdammt, das Schiff hob sie an und dann der dritte im Maschinenraum. Ne? Ja, und da wussten wir, dass die Stunde geschlagen hat. Dann verlosch das Licht, die Schiffsmaschinen standen still und das Schiff hatte sofort Schlagseite. Und da wusste ich, das waren drei Torpedos. Dann kamen die Menschen aus den Sälen und ihren Abteilen, in denen sie untergebracht waren, wie die Heuschrecken herausgequollen. Da lagen auf der Treppe schon, ich würde sagen, 50, 75 Zentimeter die Toten. Nicht, die man einfach totgetrampelt hat. Da ist ja jeder sich selbst der Nächste. Nicht? Und da ging also alles drüber. Nicht? Ich bin dann auch also in diesen Knäuel von Menschen gekommen und bin also buchstäblich hochgetragen worden. Ich konnte gar nicht mehr laufen oder was. Dann lief meine Schwester raus. Ich habe nur noch gesagt, Elschen, wart doch, wir wollen doch zusammenbleiben. Wir wollen doch zusammen raufgehen. Und von da ab habe ich sie nicht mehr gesehen. Auch ihre Kinder nicht mehr. Es war Glatteis da oben. Man ist gerutscht, man konnte gar nicht rutschen, weil ein Mensch vom anderen stand und nebeneinander stand. Wir lagen dann alle auf dem oberen Promenadendeck. Und ich habe dann an mir runtergeguckt, ich hatte keine Mütze mehr, keinen Mantel mehr an und aus meiner Uniformjacke war ein Ärmel rausgerissen worden und einen Schuh hatte ich noch an. Ist ja klar, die Leute, die lagen, unter uns lagen, die hielten sich an irgendwas fest. Und da wurde gerade vor uns ein Boot runtergelassen und mein Mann blieb dann zurück. Er hat uns nur rübergegeben und dann schrie ich wahnsinnig auf, er soll doch mitkommen. Was soll ich? Ich kann doch mit meinen Kindern nicht alleine bleiben. Und mein Mann blieb oben stehen. Und da stand ein Matrose neben ihm, nicht? Und wie er nun hörte, ich schrie so furchtbar, hörte ich noch, wie er sagte, ist das Ihre Familie? Und mein Mann konnte nicht antworten, er hat nur mit dem Kopf genickt, weiter nichts. Und das Boot wurde schon runtergelassen und da gab der mein Mann einen Stoß und er fiel als letzter noch in das Boot. Das war seine Rettung. Dann gab es noch ein Rettungsboot, das war das letzte Rettungsboot. Dann gab der Kapitän also seine Mannschaft frei. Mit Typhon wurde das ja gemacht, also Bu, Bu, Bu, der lange Ruf. Das heißt also, alle Mann von Bord rette sich, wer kann. Das heißt, die Besatzung ist von ihren Pflichten entbunden. An der Schiffsbordwand, die normalerweise senkrecht steht, sind wir runtergerutscht, langsam. Ganz langsam. Es waren vielleicht 3.000 oder 4.000 Menschen im Wasser. Da sah man ja nur Köpfe. Sie sahen ja gar kein Wasser mehr. Sie sahen nur schwimmende Köpfe. Und bei den Kindern war ja das Schwierige noch, bei kleinen Kindern, die Schwimmweste um hatten. Da waren die Beine, die guckten oben aus dem Wasser und der Kopf war unten. Ich hatte einen zweijährigen Jungen auf dem Arm von der Frau. Und mich hat es nach unten gezogen und rumgewirbelt. Dabei habe ich das Kind verloren. Aber plötzlich war ich wieder an der Oberfläche. Auf S13 wurden die Treffer und das bald erkennbare Sinken des Zielobjektes mit unterdrücktem Jubel wahrgenommen. Kapitän Marinesco befahl, mit dem bereits vorgefluteten Boot auf Tiefe zu gehen, wissend, dass in Küstennähe, zumal über der Stolperbank, nur wenig Schutz vor Wasserbomben zu finden war. Zuvor musste der in Rohr 2 stecken gebliebene Torpedo entschärft werden. Zündfertig, mit laufendem Antriebsmotor, wie er festsaß, konnten ihn leiseste Erschütterungen zur Explosion bringen. Zum Glück fielen keine Wasserbomben. Das Torpedoboot Löwe suchte bei gestoppter Maschine das tödlich getroffene Schiff mit Scheinwerfern ab. Ja, wir sind ja mit T-36 ausgelaufen und hatten im Geleit gehabt die Hipper. Das war so gegen Abend dann später, so um 8:30 Uhr, glaube ich, dunkel. dass wir also irgendwelche Signale hörten. War es SOS oder ich weiß nicht, was es war. Mit Emma kam durch, die Wilhelm Gustloff ist torpediert worden und der Hipper hat uns entlassen und wir sollen da Rettung übernehmen. Die Gustloff war ja beim Untergang hell erleuchtet, total erleuchtet. Und da konnte man auf 100 Meter Entfernung sehen. Und da schwamm der prima, voll beleuchtet, also wie zum Fest, ja. In Malaga einlaufend, ne? Und schwamm, hatte Schlagseite. Und ich sagte, ja, was machst du denn nun? Ne? Anlegen an Gustloff kannst du nicht. Ne? Legst du an der Seite an, wo der schon ein bisschen schräg lag, dann schlägt er dich tot, wenn er kippt. Auf der anderen Seite war es inzwischen ein Winkel, wo du auch kein Brett rüberkriegen konntest. Ne? Habe ich mich an den Floß gehängt, die haben ja diese Rettungsleinen ringsherum, und da habe ich mich eingeklinkt. Und da waren aber auch schon welche dran. Da bin ich einmal um Gustloff drumherum gefahren. Und als ich wieder an der alten Stelle war, das war der Augenblick, wo wir absoffen. Und da weiß ich nur, dass auf einmal die Sirene ging, dreimal, ganz laut. Da sah ich nur, die Spitze des Schiffes kam hoch und dann ein tausendstimmiger Schrei. Den will ich nie vergessen. Nie. Und da war alles still. So. Jetzt hatten sie ein Meer von Tausende von Menschen um sich, einer neben anderen. Sie schwammen alle Kopf an Kopf. Ne? In dem Moment habe ich gedacht, das darf ich jetzt hier vielleicht gar nicht sagen, also ich glaube, ich hätte Adolf Hitler umbringen können. Irgendwann habe ich einen Kutter gesehen, bin drauf zugeschwommen und habe gesehen, dass die ein paar Menschen ins Wasser warfen. Das waren Menschen, die erfroren waren und die wollten sie nicht mit sich schleppen. Und da haben die mich in den Kutter reingezogen. Dann sind wir da auf dem Boot gewesen und natürlich überall Schreie. Und diese Frau, die neben mir lag, ihre Schwester war dabei und da sagt sie, meine Schwester kriegt doch ein Kind. Und die saß neben und hat immer meinen Arm gedrückt. Wenn die Wehen kamen, drückte sie immer meinen Arm. Und da war diese Krankenschwester, die hat dann untersucht, die Frau, und da sagt sie, der Kopf kommt schon, wir müssen Notsignale geben. Und das wurde dann auch gemacht. Die haben dann Notsignale und da kam ein Schiff, ich glaube, es war die Löwe. Und da kommt ein Rettungsboot vorbeigetrieben. Und da hat mich eine Frau reingezogen. Und als ich dann zu mir kam, na ja Gott, der lebt ja auch noch. Auch in meinem Boot hörte ich dann immer den Bootsführer rufen, Beine bewegen, Arme bewegen, Lieder singen, nicht? Damit wer einschlief, da trat sofort die Erstarrung ein. Ja, und dann wurden wir auf das Schiff gegeben und wurden irgendwo runtergebracht. Ein Flottentorpedoboot hat ja eine sehr hohe Bordwand. Also die Bordwand haben sie keine Chance hochzuklettern, das geht nicht. Ne? Auf der anderen Seite muss man ja Leute an Bord kriegen. Und wir hatten also große Leitern mit so Brettern zwischendurch, mit Tappen. Ja? Und die hatten wir aufgerollt hinter der Reling für solche Fälle, auf beiden Seiten. Und die schmissen wir über die Reling, dann fiel die runter und dann konntest du eine Treppe hochgehen. Und mein Mann hatte inzwischen die Kinder zusammengesucht. Der Uwe saß neben einem Kind, das auch schon tot war. Uwe wollte immer sich mit dem Kind unterhalten. Und das war steif gefroren und das Kind saß neben ihm. Auf einmal sah ich neben mir ein Riesenfloß, ein Achtmannfloß, voll besetzt. Und in dem Floß stand ein Sanitätsoberfähnrich und der packte mich dann am Wickel und zog mich also auf dieses Floß. Und ich bin mit diesem Sanitätsoberfähnrich und einigen anderen in ein Boot gekommen. Und dieses Boot wurde dann aufgenommen von T-36. Und ich lag da am Boden und einer kam mit einer Flasche Schnaps. Die hielt er mir an den Mund und ich habe kräftig gezogen. Richtig neilhaft lösen. Neben den Torpedobooten Löwe und T-36 kommen noch weitere Schiffe zu Hilfe. Erst in den frühen Morgenstunden werden alle Rettungsversuche aufgegeben. »1212 sendet. Wie gemeldet wird, wurde der 25.000 Tonnen KDF-Dampfer Wilhelm Gustloff kurz nach seinem Auslaufen aus der Danziger Bucht durch Torpedoschuss versenkt. Auf dem Dampfer befanden sich 3.700 U-Boot-Männer und etwa 5.000 Ostflüchtlinge. Nur etwa 1.000 Personen wurden gerettet. In einigen Augenblicken bringt 1212 eine Meldung über feindliche Fliegertätigkeit der letzten 24 Stunden. Ja, bis wir dann zurückkamen auf dem Überwasserschiff nach Kiel. Und da hatte ich Angst. Da weiß ich noch, dass das Radio an war und der Führer ist gefallen. Und der Krieg war verloren. Furchtbar, aber konnte man nichts da machen. Ne? Gleich nachdem S-13 in den finnischen Hafen Turku eingelaufen war, begannen mit erstem Landgang die Schwierigkeiten für einen Mann, der sich gefeiert sehen wollte. Er wurde lästig, als ihm im September 1945 das Kommando über sein Unterseeboot entzogen und er bald danach zum Oberleutnant degradiert und im Oktober aus der sowjetischen Marine entlassen wurde, hieß die Begründung des unehrenhaften Abschieds in 3 Stufen wegen gleichgültiger und nachlässiger Einstellung zum Dienst. Wir sind ja gerettet worden mit nur, was wir auf dem Körper hatten. Nora Schwarz erlebte das Kriegsende mit ihren 3 Kindern in Uelzen. Ihr Mann folgte nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst. Wenn man das erlebt hat, dann weiß ich, dass es ein Wunder war, dass wir zusammen waren. Ein Wunder. Eine Gefangenschaft noch, verwundet, Oberschenkeldurchschuss, der Guss im Kniegelenk. Also war furchtbar. Nach 2-jähriger Kriegsgefangenschaft im Kaukasus kehrte Willi Schumacher zu seiner in Berlin lebenden Frau zurück. Er arbeitete jahrzehntelang mit Blei und Zink. Aus gesundheitlichen Gründen wurde er Frührentner. Ich bin heute noch der Meinung, der Amerikaner, Engländer und Russe und Franzose auch noch, aber den Franzosen hatten wir geschlagen. Aber die sind auch für verantwortlich, dass uns 1/3 von Deutschland verloren gegangen ist. Und wir waren keine Gegner. Ich war als Jugendlicher, weil ich nichts anderes wusste, nationalsozialistisch eingestellt. Wilhelm Strölein fing nach der Gefangenschaft wieder in seiner Lehrfirma an und half mit, das Unternehmen aufzubauen. Die Bilder des Schiffsuntergangs verfolgen ihn bis heute. Wir waren ein besonderer Haufen, ne? Sind wir auch jetzt noch. Der U-Boot-Fahrer Walter Schön wurde nach kurzer Gefangenschaft entlassen, heuerte als Ingenieurassistent bei einer Bremer Reederei an und beendete seine Seefahrtzeit als Chief, als erster Ingenieur. Er ist Vater 3 Töchter. Als die Karre dann absoff, der Hubton, das Licht und dann auf einmal weg. Nichts, finster. Nicht, das sind Dinge, die bleiben. Der Mensch Robert Hering ist ja dadurch entstanden, ja, geschult worden im Denken und im Reaktionsprozess und so weiter. Das hat mir ja alles die Marine gegeben. Nein, die Seefahrt habe er nach dem Krieg nie vermisst, sagt der dreifache Vater, der es bis zum leitenden Manager brachte. Seit Anfang der 70er Jahre organisiert er als Crewältester die Treffen seines Marinejahrgangs mit Hingabe. Ja, waren alles Lernprozesse. Aber die habe ich alle sehr positiv aufgenommen und immer versucht, make the best of it. Ne? Aber ich weiß, einmal nachts, ich muss wohl geschrien haben, meine Eltern standen am Bett und sagten, komm, du brauchst nicht schreien, du bist ja zu Hause, es ist alles vorbei. Auf der Kirmes in Erlau lernte Liselotte Wagner 1948 ihren zukünftigen Mann kennen. Noch im selben Jahr heirateten sie. Ein Erlauer hat mich mal gefragt, ob ich den Kommandanten von dem U-Boot gehasst hätte. Ich sag nicht. Hassen hätte man die können, die den Krieg gemacht haben, die hat man hassen können. Alexander Marinescu, degradiert und von der Handelsmarine abgelehnt, wurde Verwalter eines Baulagers. Bestechungsvorwürfe gegen seinen Direktor konnte er nicht beweisen. Stattdessen machte man ihm den Prozess und verurteilte ihn zu 3 Jahren Arbeitslager. Erst 2 Jahre nach Stalins Tod hatte er, räumlich gesehen, Sibirien hinter sich. Krank kam er zurück. Doch erst nach Beginn der 60er Jahre wurde der beschädigte U-Boot-Held rehabilitiert. Wiederum kam ihm der Rang eines Kapitäns 3. Klasse zu, nunmehr im Ruhestand und mit Anspruch auf Pension. Heinz Schön ist nach dem Krieg nie wieder zur See gefahren. Aber die Ereignisse während der letzten Kriegsmonate haben ihn nicht losgelassen, wurden ihm zur Lebensaufgabe. Bereits 1949 veröffentlichte er eine erste Artikelserie über den Untergang der Wilhelm Gustloff, baute, neben seiner Tätigkeit als Leiter des Fremdenverkehrsamtes und des Stadttheaters von Herford, sein Ostseearchiv auf, schrieb über das Thema etliche Bücher. Und das Denkmal für den Kommandanten des U-Bootes S-13 wurde erst vor einem knappen Jahrzehnt, am 8. Mai 1990, also 45 Jahre nach Ende des Krieges und 27 Jahre nach Marinescos Tod in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, errichtet. Eine dreieckige Granitsäule hebt die überlebensgroße, barhäuptige Bronzebüste des verspätet zum Helden der Sowjetunion ernannten Mannes. Zu Beginn der 90er Jahre, nach seiner Pensionierung, begab sich Heinz Schön auf die Suche nach dem Schiffswrack und dem Bordschützen, der unter dem Kommando von Alexander Marinesco die Torpedos abgefeuert hatte. Seine Suche war erfolgreich. Er ortete das Wrack und traf den Torpedoschützen Wladimir Kurotschkin, der erst durch ihn erfuhr, dass nicht nur faschistische Soldaten an Bord gewesen waren, wie es im sowjetischen Sprachgebrauch geheißen hatte, sondern vor allem Frauen und Kinder. 1993 habe ich ja eine Unterwasserexpedition mitgemacht mit der Gustloff. Das heißt, ich habe insgesamt 3 Aktionen mitgemacht. Und ich habe dann auch erreicht, dass durch eine Fotodokumentation, dass also das Schiff zum offiziellen Seekriegsgrab erklärt worden ist. Man kann also die Gustloff heute nicht mehr antauchen. Vom Flaggschiff zum Eisernen Sarg. Die Geschichte der Wilhelm Gustloff. Im Originalton waren zu hören Robert Hering, Heinz Schön, Walter Schön, Willi Schumacher, Nora Schwarz, Wilhelm Strölein und Lieselotte Wagner. Günter Grass las Auszüge aus seiner Novelle Im Krebsgang. Musik Stefan Frohleiks. Es sprachen Uwe Friedrichsen und Brigitte Röttgers. Ton und Technik Heike Langguth und Claudia Jira. Regieassistenz Elke Weber. Manuskript und Regie Detlef Michelas. Redaktion Michael Augustin. Eine Koproduktion von Radio Bremen mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin. 2002.